Also ein Verzicht auf die elektronische Wahl wird meines Erachtens nicht notwendig sein, auch nicht in Zukunft. Das hat das Bundesverfassungsgericht auch klar gesagt, dass es akzeptiert, dass es hier Entwicklungen in der Online-Welt gibt, die auch im Bereich des Wählens genutzt werden können. Allerdings hat das Gericht auch unmissverständlich klargestellt, dass mit dem bisherigen Verfahren es nicht transparent genug ist. Und ich füge hinzu, das war ja der Ausgangspunkt der Klage, auch wenn es das Gericht explizit nicht gesagt hat, auch nicht sicher genug ist und nicht transparent genug ist. Und mit sichereren und transparenteren Verfahren, denke ich, werden wir in Zukunft auch Online-Wahlen erleben. Allerdings diejenigen, die sie jetzt überstürzt eingeführt haben, müssen sich einfach auch vorhalten lassen, hier ein Stück weit ein Scherbengericht jetzt verursacht zu haben, was zulasten eines modernen und anderen Wahlverfahrens auf elektronischer Basis leider auch geht. Lassen Sie uns zunächst mal bei der fehlenden Transparenz bleiben, Herr Taus. Die Wahlhandlung müsse vom Bürger zuverlässig und ohne besondere Sachkenntnis überprüft werden können, was mit den jetzigen Geräten nicht der Fall sei. Und damit sei der Grundsatz der Öffentlichkeit verletzt worden, sagt das Bundesverfassungsgericht. Was folgt Ihrer Meinung nach daraus? Das Gericht hat an der Stelle recht. Wie gesagt, ich kann nur im Grunde genommen einen Knopfdruck machen, weiß nicht, was anschließend passiert. Insofern kann man mit anderen Geräten, die natürlich auch nochmals bestätigen, was jetzt im Moment erfolgt ist und mit einer nochmaligen Rückbestätigung und Ähnlichem, kann man sich sicher vorstellen, dass wir das transparenter machen. Genauso wie ich heute meinen Stimmzettel, wenn ich ihn angekreuzt habe, auch nochmals anschaue, auch nochmal überprüfe, ist das alles okay, ihn ins Kuvert stecke, dann in der Regel auch nochmals angucken, ob ich alles richtig gemacht habe. Und ein vergleichbares Verfahren, wie sie analog stattfindet, was dem Wähler und der Wählerin auch Sicherheit gibt, nur wirklich nichts verkehrt gemacht zu haben und die Partei seiner Wahl oder die Kandidatinnen und Kandidaten seiner Wahl, ihrer Wahl angeschnitten zu haben, das ist genau das, was dann auch elektronisch in vergleichbarer Form sichergestellt sein muss. Dann die Stichworte Sicherheit und Manipulierbarkeit. Sie haben sie angesprochen. Die spielten aber bei der Entscheidung der Karlsruher Richter offenbar keine Rolle. Dennoch lehnen genau dieser ungeklärten Fragen wegen viele Kritiker den Einsatz von Wahlcomputern ab. Wir erinnern uns ja noch an die Pannen bei den US-Wahlen. Auch bei der hessischen Landtagswahl 2008 gab es Einsprüche gegen den Einsatz von Wahlcomputern. Öffnen diese Geräte, zumindest die jetzigen, denn dem Wahlbetrug Tür und Tor? Nun, bei den Wahlen in Florida, an die wir uns besonders gut erinnern, da handelt es sich allerdings nicht um Computer, sondern um ein sehr rustikales, manuelles, komisches, maschinelles Verfahren. Aber wir können eigentlich froh sein, dass das Bundesverfassungsgericht so entschieden hat, wie es entschieden hat und sich dieser Frage der Technik explizit nicht gewidmet hat. Hätte es das getan, wäre möglicherweise sogar die Gefahr gegeben gewesen, dass man sagt, diese Wahlen waren ungültig. Auf dieses Eis hat sich das Bundesverfassungsgericht nicht begeben. Aber man hat in der Vergangenheit, und das ist bedauerlich, Stimmen des Chaos Computer Club und auch von Fachleuten aus dem universitären Bereich, und das waren oft dieselben Warnungen vor dem Einsatz dieser Geräte, dass sie nicht sicher genug sind. Das hat man geflissentlich ignoriert in der Euphorie. Jetzt machen wir mal was ganz Modernes. Und das ist bedauerlich. Und deswegen kann ich nur wiederholen an dieser Stelle. Diejenigen, die hier überstürzt zu diesen Verfahren gegriffen haben und sie eingesetzt haben, haben im Grunde genommen auch Verantwortung dafür, dass wir jetzt auch einen heftigen Rückschlag erlitten haben, auf dem Wege auch im Bereich von Online-Wahlen ein Stück weit auch zu anderen Formen von Wahlen zu kommen. Herr Taus, ich lese Ihnen mal ein Zitat des stellvertretenden Vorsitzenden des Wahlprüfungsausschusses des Bundestags, Karl Christian Dressel, vor. Wenn die Leute vom Chaos Computer Club gezeigt haben, wie sie einen Wahlcomputer in 60 Sekunden hacken können, dann zeige ich ihnen, dass ich eine Wahlurne mit Stimmzetteln in 30 Sekunden austauschen kann. Das fördert nun nicht gerade das Vertrauen des Bürgers in das Wahlgeheimnis, oder? Also ich schätze meinen Kollegen Dressel sehr, aber an dieser Stelle folge ich ihm nun wirklich absolut nicht. Ich sehe keine Chance, innerhalb von 30 Sekunden eine Wahlurne auszutauschen. Wie soll das denn gehen? Jeder, der mal in der Wahlkabine war, weiß, wie das ist. Im Zweifel kann ich sie sogar anbinden und das Ding ist so groß und es ist so sperrig, dass dieses völlig unmöglich ist. Und der Abgeordnete Taus ist ja nur auch Mitglied des Chaos Computer Clubs. Insofern kann ich meinen Vereinsfreunden hier an dieser Stelle nur zustimmen, auch wenn die 30 Sekunden sicherlich auch der Idealzustand wären. Aber richtig ist, dass ich, wenn ich allein bin in einer Wahlkabine mit diesen Maschinen, eine Manipulationsmöglichkeit habe, egal wie viele Sekunden, und dieses innerhalb der Kabine tun kann, was ich mit dem Austausch einer Wahlurne beim besten Willen eben nicht in irgendeiner Form ermöglichen kann.